stehen schief und du hast Mundgeruch. Dein ganzer Körper ist verbaut, deine Nägel abgekaut. Deine Haut geplagt von Akne ist schon wund genug. Es ist nur deine Schuld allein. Warum kannst du nicht schöner sein? Es war ein Abend, der so wunderbar klang. Wir haben gefeiert und getanzt, doch irgendwann wurdest du leicht angestupst, du riefst gleich, wer hat mich geschubst? Doch ich hielt dich fest, ließ dich nicht an ihn ran. Beruhig dich, sag ich noch, und schau dich an. Doch du brichst ihm seine Nase, ja, und dann weiß ich, dass dafür niemand etwas kann. Ja, dein Ego ist zu groß und dein Großhirn ist zu klein. Und dein Kleinhirn hilft dir auch nicht wirklich, Amnesie. Ja, dein Charakter ist versaut und dein Auto bloß geklaut. Die ganze Welt geplagt von dir, ja, sowas gab's noch nie. Es ist nur deine Schuld allein. Warum kannst du nicht schöner sein? Badabau, uapa, badabau, badabau. Ja, deine Beine sind zu kurz und deine Haare viel zu lang. Deine Augen stehen schief und du hast Mundgeruch. Dein ganzer Körper ist verbaut, deine Nägel abgekaut. Deine Haut geplagt von Akne ist schon wund genug. Es ist nur deine Schuld allein. Warum kannst du nicht schöner sein? Badabau, uapa, badabau, badabau. Warum kannst du nicht schöner sein? Badabau, uapa, badabau, badabau. Vielen Dank.